Du. Komm, wir singen Fanboys. Die zusammen. Martin sagt Fanboys und wir singen du. Und zwei, drei. Du. Mensch, Marcel. Ach, wir singen. Ja, wir singen, okay. Martin sagt Fanboys. Zwei, drei. Du. Fanboys. Heute mit dem Tobi. Ja, hallo. Und mit dem Marcel. Ja, hallo. Und Martin. Ja, hallo. Martin hat immer noch kein Telefon, wie ihr gerade schon hören konntet. Deswegen können wir die Sendung nicht automatisch erstellen und mit automatischer Titelmusik. Und deswegen dieser alberne Vorspann heute. Und geplant. Es ist die Folge 226. Genau. Und ich habe einen Zahlenfakt herausgesucht, der ja. Randomer gar nicht sein könnte. Zufälliger gar nicht sein könnte. Und zwar geht es um den Akai MPD226 MIDI Controller. Beliebig, sagt man da. Beliebig. Auf Amazon gibt es den für 199 Euro. Und er hat 4 zuweisbare Fader, 4 zuweisbare Q-Link Drehregler, 4 zu, oh ja, also sehr, sehr viel zuweisbarer. Ja, sieht aus wie geiler Scheiß. Ja, und jetzt, wo Panoramical draußen ist, kann man das vielleicht sogar brauchen. Ja, also ein random Tipp. Was hast du gesagt? Ein nicht ganz, beliebig. Ein beliebiger Tipp. Ja. Für unsere Hörer. Für nicht ausprobiert nice. Und. Genau. Fanboy ist das Fest der Beliebigkeit. Ja. Man kann es weder befehlen noch davon abraten. Ja, so ähnlich ist das ja auch mit Xcode. Ja. Und zu Xcode gibt es diese Woche tatsächlich mal andere Neuigkeiten, nämlich sicherheitsrelevante. Es haben wahrscheinlich viele schon mitbekommen und die es nicht mitbekommen haben, die können sich jetzt den Mund zuhalten, während sie erstaunt ihn offen stehen haben. Nämlich es gibt etwas, was da in der Presse und jetzt auch von Ample als Xcode Ghost benannt wurde. Und was da passiert ist. Genau. Was da passiert ist, ist, es hat jemand eine Xcode-Version genommen und da quasi Malware eingebaut. Und zwar so, dass Programme, die man mit dieser Xcode-Version generiert, automatisch ein Backdoor quasi drin haben. Und diese gebackdoorte Backdoor Xcode-Version hat er dann hochgeladen bei Baidu oder einem Baidu-nahen Hosting-Service zumindest. Und das hatte den Vorteil, dass man diese Xcode-Version in China sehr viel schneller runterladen konnte als die von Apple. Was dann auch einige chinesische Entwickler getan haben, was jetzt dazu führt, dass bis zu 4000 Apps chinesischen Ursprungs dieses lustige Backdoor drin hatten. Ja. Bekannt dabei, die Apps, die mit der manipulierten Xcode-Version gebaut wurden, sind natürlich ganz normal durch den Review-Prozess gegangen. Ja. Tja, obwohl man fragt sich langsam echt, was die da machen in diesem Review-Prozess. Ja. Weil sie haben ja jetzt auch die Liste der 25 populärsten betroffenen Apps veröffentlicht. Und da ist jetzt nicht nur so Kram drauf wie WeChat, was sogar ich mal installiert hatte, was halt so ein Instant Messenger für Asien ist im Prinzip. Sondern da sind halt auch so Sachen drauf wie Angry Birds 2 und irgendwie andere gefakte, also die dann auch noch die IP klauen. Ja. Und ja. Naja, was die da machen, ist ja relativ simpel. Sie drücken einen Knopf. Wenn sie den drücken, dann steht bei dem Entwickler, App is in Review, und dann drücken sie nochmal einen Knopf, und wenn sie den drücken, dann steht Processing for App Store. Ja, aber die Frage ist doch, was machen sie dazwischen? Und offensichtlich ist es nicht viel. Weil es kommt ich glaube, bei der Anzahl von Apps kommst du gar nicht dazu, noch was dazwischen zu machen. Ja, aber dann können sie es doch auch automatisieren. Also dann kann man sich den Schmarrn auch sparen. Ja. Weil da sind Apps in dieser Liste, die heißen One Piece Embark, Klammer, Officially Authorized, Klammer. Ja, das ist gar nicht fishy, wenn die im Titel schon schreiben müssen, dass sie kein IP-Klon sind. Seufz. Ja. Ja, ich bin verwirrt und verwundert. Ich meine, eine Sache möchte ich dazu anmerken, was ich auch durch Twitter habe geistern sehen, ist, hey, wie bekloppt muss man sein, um sich nicht direkt von Apple das runterzuziehen. Die Verbindung scheint nach China einfach sau langsam zu sein. Und wenn du halt so 12 Stunden Download hast, bis Xcode da ist, dann überlegst du es dir echt zweimal, ob du von Apple Server ziehst oder halt irgendwie so einen lokalen Mirror davon oder was du dafür hältst, verwendest. Also da. Ja, also es ist ja, selbst hierzulande hatte man in der Vergangenheit schon oft das Problem, also mittlerweile ist es ein bisschen besser, aber wenn ich mich so ein paar Jahre zurückerinnere, hatte man das Problem, dass Apple einfach keine CDNs hatte für Europa und man immer das Gefühl hatte, so wenn du den neuen Seed runterlädst, dann ist der irgendwie auf einem Newton im Keller bei Apple gehostet und der kam irgendwie mit ein paar Kilobytes durch die Leitung und ich habe ihn irgendwie damals an der Uni über Nacht laufen lassen müssen, damit er überhaupt kommt. Insofern kann ich diese Schmerzen, die man da hat, schon auch nachvollziehen. Hinzu kommt halt in China auch noch das Problem, dass es da auch noch gegebenenfalls staatliche Firewalls gibt, die das noch zusätzlich ausbremsen. Wisst ihr, ich habe ein bisschen versucht herauszufinden, was dieses Ding jetzt genau ausspioniert. Das scheint gar nicht so viel zu sein. Naja, also was es ausspioniert, ist relativ unkritisch. Das Problem ist allerdings, dass es gleichzeitig halt auch einen Remote-Zugriff erlaubt. Also du kannst damit tatsächlich aktiv auf dem iPhone einwirken und Sachen aus dem Pasteboard rauskopieren und solche Sachen. Krass. Ja, also Passwörter lieber nicht Pasteboard. Aber man muss auch sagen, so restriktives System und Sandbox sei Dank kann selbst, wenn du über Xcode das direkt reinkompilierst in der App, so Malware nicht viel Schaden anrichten am iPhone. Naja, zumindest kann es nicht viel kaputt machen. Ja. Also es kann natürlich trotzdem dir einen Pop-up zeigen, dass du jetzt dein iCloud-Passwort eingeben sollst und dann gibst du dein iCloud-Passwort ein, weil das sowieso irgendwie alle 5 Minuten so ein Fenster hochpoppt. Ja. Also dahingehend ist halt gerade was Datendiebstahl in großen Anführungszeichen angeht, ist da schon, da hilft auch keine Sandbox. Das ist jetzt sozusagen das größte Malware-Problem, was es bislang gab auf iOS, oder? Ja, eigentlich schon. Ja, doch. Ich meine, es hat ja auch bloß 6 Jahre gedauert. Ja. 7, 8 Jahre. ja gut, es gab schon Probleme, gerade mit gejailbreakten Sachen, aber... Nein, warum ich das anspreche, ist, das geht natürlich jetzt durch alle Medien und ich wurde auch schon aus der Familie angesprochen, dass das so, Achtung, hast du das gelesen? Mhm. Deswegen ist das iPhone jetzt nicht auf einem Stand angekommen, der so unsicher ist wie andere Betriebssysteme, auch wenn das natürlich sehr ärgerlich ist. Ja, und das betrifft hier halt tatsächlich im Wesentlichen chinesische Nutzer, weil die Apps, die da von chinesischen Entwicklern betroffen sind, im Wesentlichen, ich habe jetzt damit im Wesentlichen gesagt, fällt mir gerade auf, eine Zielgruppe innerhalb Chinas ansprechen. Was mich an der ganzen Sache ein bisschen frustriert, ist, wofür plagen wir Developer uns mit diesem ganzen Signing- und Zertifikats-Scheißdreck rum, der uns wirklich Tage kostet, um diesen Schmarrn endlich zum Laufen zu bringen, wenn man dann nicht sicherstellen kann, dass so die Xcode-Version auch die richtige ist. Weil es gibt also diesen ganzen Sandbox und Apps können signiert werden und du musst mit deinem Developer-Key alles signieren und Gedöns und es ist trotzdem nicht von vorne bis hinten dicht. Ja, also da muss man aber allerdings jetzt dazu sagen, dass man da explizit Gatekeeper für abschalten muss, damit das überhaupt möglich ist, diese Xcode-Version zu benutzen. Sonst hätte sich Gatekeeper da beschwert und gesagt, hier so ist nicht richtig signiert und läuft nicht. Okay, also wahrscheinlich, man muss dann dieses ist von einer unsicheren Quelle aus dem Internet, willst du es trotzdem öffnen, klicken. Ich glaube, es kommt sogar explizit dann das Ding, dass irgendwie es läuft nicht, wenn du nicht Gatekeeper ausmachst oder so. Also dahingehend, es gibt da schon Mechanismen, die das verhindert hätten, aber die kann man halt auch ausmachen. Und ob man jetzt Apple dahingehend erlauben will, zu sagen, so für bestimmte Binaries oder für Xcode oder für alle Sachen erlauben wir nur noch gesignten Kram, das macht wieder ein ganz anderes Fass auf. Nee, ich würde an der anderen Stelle ansetzen. Ich würde sagen, die Submission muss halt irgendwie einen Fingerabdruck von dem Xcode-Binary mit rein haben. Und dann lässt Apple nur noch Binaries rein, die auch mit dem von Apple autorisierten Xcode gebaut wurden. Dann kannst du zwar Gatekeeper ausschalten, so viel du willst, aber kriegst es dann nicht in den App Store rein. Ja, ja. Was ist wahrscheinlich technisch auch nicht ganz einfach, aber wahrscheinlich eine Alternative. Was mich jetzt noch interessieren würde, das habe ich jetzt nicht gelesen, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, haben denn diese verseuchten Apps irgendwas drin gehabt, was man mit einem normalen Xcode nicht auch schreiben könnte? Oder haben sie einfach bloß die ganz normalen Dinge ausgenutzt, wie ich zeig halt mal ein Pop-up an, was aussieht, als wäre es von Apple und greife da Text an, weil das ginge ja auch. Ja. Soweit ich verstehe, ist da jetzt nichts drin, was man nicht auch mit normal programmieren könnte. Es ist halt einfach nur hinzugefügt sozusagen. Sie fügen ein paar Klassen, ich weiß nicht, ob es so technisch tatsächlich so läuft, ob es über Klassen läuft oder über Bytecode oder keine Ahnung, aber meine Arbeitshypothese ist, dass sie ein paar Klassen einfügen in dein Projekt, die halt das Backdoor machen. Es wird irgendwie, ich hab da kurz gelesen, es wird irgendwie in UI Window und in noch was wird bei so Methoden, die im Grunde jeder aufruft, wird dann noch Code dazu gebastelt. Also entweder eine Subklasse verwendet oder Code injiziert. Also wie es genau läuft, weiß ich nicht, aber es hängt irgendwie an UI-Window und noch einer Klasse, die so im Grunde in jedem Projekt vorhanden sind und aufgerufen werden. Ja. Das heißt aber auch, man könnte eine ganz normale Malware-App schreiben, die, wenn sie durch den Review-Prozess kommt, das Gleiche macht. Ja, also Apps, die nach Hause telefonieren. Gibt's ja auch, also gab's ja auch schon Apps, die dann im Grunde dein gesamtes Adressbuch irgendwo hingeschickt haben. Ja. Ich meine, gibt's immer noch, die das auch mit guten Absichten tun. Ja, aber sagen wir jetzt mal Zwischenablage. WhatsApp. Okay, Zwischenablage ist natürlich fies, die zu schicken. Ich könnte mir auch da Szenarien vorstellen, wo das ganz unschuldig passiert. Wenn du in der Zwischenablage, keine Ahnung, irgendwelche, eine Chat-App, die eine Preview machen will von dem, was du tippst. Okay, das, was du tippst, ist nicht die Zwischen. Ich weiß es nicht. Ja, Apple muss ja einfach bloß die Zwischen Copy and Paste abschalten im System. Copy and Paste war ein Fehler. Ja. Sicherheitslücke. Man müsste es halt mal richtig machen. Ja. Ja, also ich habe jetzt nochmal hier das White Paper durchgelesen und das ist in der Tat so, dass es sich in UI Window und UI Device reinhängt und dort an Informationen abgreift, die aktuelle Zeit, den Abnahmen, den Bundle Identifier der App, den Device-Namen und den Typ des Devices, die Systemsprache und das Land, die UUID und den Netzwerktyp, also Wi-Fi oder 3G oder so. Ist es die UUID oder ist es diese UDID? Weil es gibt ja jetzt das UUID, da würde ich... Es ist UUID-String. Okay. Weil das ist was ja ein bisschen seltsam ist, weil das im Dings auffallen sollte. Ja, das ist ja nicht mehr erlaubt. Das ist ja so Binär-Check, wenn der Code das macht, dann wirst du schon wirst du schon maschinell rejected. Mhm. Ich meine, da gibt es natürlich immer Wege drumherum. Ja. Also seltsam. Entweder haben die einen Weg drumherum gefunden oder ich weiß gar nicht. Muss eigentlich so sein. Weil ich hatte nämlich auch zuerst gelesen, UUID kann nicht sein. Dann habe ich nochmal gelesen und gesehen, da steht UDID. Keine Ahnung. Es gibt ja jetzt... Also hier im dekompilierten Code natürlich steht UUID-String. Das kann natürlich sein, dass sie das irgendwie in ihrem Code obfuscaten und das dann durch den automatisierten Review-Prozess durchkommt, aber keine Ahnung. Nee, ich erzähle gerade Schmarrn. UDID ist der Device Identifier. Den darf man nicht mehr. UUID ist das, was du jetzt benutzen darfst, um ein Gerät eindeutig zu identifizieren, der aber von App löschen und installieren sich ändert. Genau. Okay, also die machen was pro erlaubt App ist. Ein device-spezifischer Identifikator. Genau. Die machen was erlaubt ist, was aber trotzdem quasi reicht, um diese Instanz von der App zuzuordnen, eindeutig. Ja. Aber im Wesentlichen ist da jetzt keine Info erstmal drin. Das läuft halt und dann kann man sich noch darauf verbinden und mehr Unsinn machen damit. Mhm. Aber die Apps sind mittlerweile alle mehr oder weniger bekannt. Zumindest wird das jetzt behauptet und Apple hat die aus dem App Store rausgetan und mit den Entwicklern Kontakt aufgenommen, damit sie das entfernen aus ihren Sources. Problem erkannt, Problem gebannt. Würde ich jetzt mal als Überleitung sehen. ich weiß nicht, was ist denn das Problem an WatchOS 2? Das wird wohl für immer ein Geheimnis bleiben, was das Problem war. Allerdings ist WatchOS 2 jetzt veröffentlicht worden. Yay! Es kam mir länger vor, als es war. Es war eine Woche oder so, oder? Wann kam ja, so kommt hin. Ja. Wann kam es denn jetzt raus? Montag? Dienstag? Montag. Oh, weiß gar nicht. Ja. Also WatchOS 2. Ich weiß es ja nicht, weil ich habe ja kein Telefon, aber dazu später mehr. WatchOS 2 ist erschienen. Endlich, wie man auch sagen könnte. Bietet ganz viele kleine, tolle, neue Funktionen. Ich weiß nicht, wie viel wir davon schon erwähnt haben. Wahrscheinlich alles. Ich glaube eher nichts, weil es bis jetzt noch keiner hatte. Stimmt, ja, wir haben noch nicht richtig drüber geredet. Ja, fassen wir nochmal kurz zusammen. Es gibt jetzt Third-Party-Complications, was ich persönlich sehr angenehm finde. Das heißt, man kann jetzt auf seinem Watchface Complications von anderen Programmen wählen. Die sind dann mehr oder weniger nützlich. Man muss sie nicht nur dafür installieren, dass sie nützlich sind. Manchmal ist es auch einfach ganz gut, die zu haben, um einen Shortcut zum Programm zu haben. Also selbst wenn die gar nichts Besonderes anzeigen, ist es ganz ganz nett, wenn man ein Programm sehr oft benutzt. Aber ich muss sagen, ich habe da nicht so viel Platz auf meinen Faces, damit ich mir da Shortcuts zu Apps noch reinlegen möchte. Ja, das hängt halt einfach so davon ab, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Lauf-App hätte, die ich dauernd benutze, dann würde ich mir die vielleicht da reinlegen. Habe ich aber nicht. Die du laufend benutzt. Ja, oder sowas. Ich weiß auch nicht, ob es vielleicht so Sammel-Apps gibt, die einfach so ein Sammelsurium aus Complications sind, die nützlich wären. Fände ich total super. Ist bestimmt nicht erlaubt von Apples Seite. wo man dann in der App einfach nur einstellt, ich möchte jetzt gerne wissen, die Temperatur, wenn die Temperatur unter 10 Grad fällt oder vielleicht den Luftdruck oder was weiß ich, Schneefallgrenze, keine Ahnung. Weil du gerade Mengen von Complications ansprichst. Was ich gut finde, ist, dass man die Complications so pro App von Hand ein- und ausschalten kann. Weil wir haben ja immer uns vor der Flut von Complications gefürchtet, die dann einfach über uns hereinbricht. So kann man der Herr werden. In dem Watch-Konfigurationsprogramm auf dem Phone kannst du nochmal von Hand einstellen, welche Watch-Apps ihre Complications auch anbieten dürfen. Ja, das ist natürlich also so im Prinzip wie die Glances auch. Ansonsten noch ein kleiner Tipp, wer jetzt seinen Watchface ändern möchte und da eine Complication einstellt, die sind nach Alphabet sortiert. Wenn man sie einstellt. Und zwar erscheint ja diese kleine grüne Schrift dann über dem Feld und da sieht man, wenn ich jetzt eine bestimmte Complication suche, zum Beispiel die für Rules, dann muss ich nur nach R suchen. Ja, also das ist, glaube ich, ganz nützlich. Es gibt neue Watchface-Farben. Ich habe die verschiedenen Blautöne ausprobiert, ob die vielleicht besser zu meinem Armband passen, aber nee, die sind mir dann, irgendwie habe ich mich sehr an das jetzige Blau gewöhnt. Was gibt's denn noch an tollen Dingen? Der Rules ist Time-Dings. Viel schöner geworden, Time-Travel. Ah ja, Time-Travel. Time-Travel ist auch sehr nett. Wenn ich an der Watch drehe, während einfach mein Watchface da ist, kann ich in die Zukunft oder in die Vergangenheit gucken und dann ändern sich alle Complication-Daten, sowie die Uhrzeit, das Datum oder bei einem Termin kann ich gucken, was habe ich in 3 Stunden einen Termin oder wie wird das Wetter sein um 18 Uhr, wenn ich nach Hause fahre. Solche Dinge, das ist auch kann auch ganz praktisch sein. Ich habe das noch gar nicht probiert. Du hast mich jetzt gerade daran erinnert, weil ich mir nämlich gedacht habe, was für ein Schmarrn, wie ich das zum ersten Mal gesehen habe. Das ist das Feature. Ich hab's, ich habe halt keine Complications, deswegen ist es bei mir wurscht. Ja, aber. Okay. Aber. Es passt doch zu deinem Problem, ja. Was du vorhin hattest. Och, ja. Ich wollte gucken, welcher Tag heute ist, der 24. Und es war aber genau 1:15 und der weiße Minutenzeiger lag genau über der blöden Zahl. Den hätte ich da jetzt natürlich wegdrehen können. Ja, genau. Musste ich aber nicht. Ich wundere mich ja, dass du überhaupt was anzeigst auf deiner Uhr. Wäre schöner, wenn es ganz schwarz hätte. wie heißt diese Band mit dem schwarzen Schiff, mit den schwarzen Knöpfen? Disaster Area. Disaster Area Edition. Genau. Also man muss dazu sehen, Tobi hat das schlichteste, fast das schlichteste, was überhaupt geht, oder? Du kannst wahrscheinlich noch den Sekundenzeiger wegmachen. Nee, glaube ich nicht. Nein, aber das Datum. Ich hätte den Sekundenzeiger noch weiß machen und das Datum könnte ich wegmachen. Ja. Nichts alledem wollte ich noch auf Rules zu sprechen kommen, denn Rules ist jetzt auf der Watch, ich glaube auf dem iOS 9 reden wir nochmal gesondert drüber, ist jetzt snappier und schöner zu bedienen und es gibt so einen Display-Glitch beim Knopfdrücken, der jetzt weg ist, weil das System es endlich erlaubt. Und es hat 20 Level jetzt statt 10. Genau. Und ich muss sagen, ich finde es sehr unterhaltsam. Ich meine, ich will nicht so meckern, überzeugt, dass Freunde gemacht haben, aber Rules of the Watch hat mich nie so richtig geflasht in der ersten Version. Mhm. Und irgendwie, jetzt ist es da, wo es anfängt, richtig Spaß zu machen. Also das ist, schaut euch das alle an. Das ist eine coole Sache geworden. Und mit WatchOS 2. Haptisches Feedback. Ja, richtig, richtig. Was man aber auch ausschalten kann, wenn man möchte. Allerdings nur in den iOS 9 Settings auf dem iPhone, weil das irgendwie nicht ganz geklappt hat in den anderen Settings. Also generell schaut euch jetzt nochmal Watch-Apps an, falls ihr eine Watch habt, weil jetzt kann man die auch benutzen. Ein paar davon sind wahrscheinlich automatisch verschwunden, weil sie noch nicht abgedatet sind. Ja, das ist ein bisschen sehr strange, dass theoretisch kann man das alte WatchOS auch unterstützen, aber es ergibt irgendwie keinen Sinn, auf dem alten WatchOS zu bleiben. Und ja. Naja, deswegen, wenn man das alte hat, sind jetzt wahrscheinlich ein paar Apps weg. Whack. Whack. Whack-a-mole. Das ist alles so whack. Ja, da haben wir im Prinzip WatchOS soweit abgefrühstückt. Können wir zu iOS 9 kommen, was wir ja letztes Mal schon so ein bisschen hatten, aber da gibt es sicherlich noch ein paar Sachen, die uns jetzt mehr ins Auge gesprungen sind. Zunächst erstmal eine Korrektur. Ihr habt ja über den neuen Suchbildschirm gesprochen. Welchen von beiden? Den links. Ja. Da gibt es auch für Deutsch News. Ja, habe ich jetzt auch gesehen. Aber ich glaube, das haben sie erst live geschaltet, nachdem wir darüber geredet haben. Nee, das gibt es schon immer. Okay. Ich war nämlich total irritiert, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, weil ich dachte, die News-App gibt's nicht für Deutschland. Ich habe das verwechselt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde es ein bisschen seltsam, dass sie da zwei ähnliche Einstiegspunkte gemacht haben. Ja. Und ich muss sagen, da finde ich den Platz gut. In der News-App kann ich mir das gar nicht vorstellen, dass ich eine App aufmache, um dann nochmal irgendwie kuratierte News. Ich weiß es nicht. Also das kommt mir ganz seltsam vor. Ich hab mir die News-App mal jetzt drauf gemacht, weil du kannst ja irgendwie sagen, du bist Region Amerika und dann trotzdem wieder auf Sprache Deutsch zurückstellen. Also und kriegst dann eben deine Time-Formatter zumindest und Date-Formatter im richtigen Format. Und also die News-App momentan, wie sie momentan ist, ist sie ein mehr oder weniger schlechtes Flipboard. Sprich, du kannst ja am Anfang deine News-Sources zusammenklicken aus den üblichen Verdächtigen. Und im Wesentlichen ziehen sie da Content aus dem RSS-Feed. Es gibt so zwei, drei News-Sources, die tatsächlich schon dieses Apple-News-Format unterstützen. Ich glaube, das ist auch noch eine Beta für die, weil als Normalsterblicher bekommt man das noch gar nicht, wenn ich das richtig sehe. Und ja, dann kannst du halt ein bisschen mehr machen. Dann hast du also diese Fotos inline Aufmach Experience und das sieht ein bisschen hübscher aus. Und du hast nicht klicken hier, um mehr zu lesen und dann geht die Webseite auf. aber so an sich überzeugt mich das jetzt noch nicht. Es wird ja immer irgendwie mit der Zeitungskiosk-App, also Newsstand, verglichen. Hm. Den gibt's gar nicht mehr. Nee, der ist weg. Aber war Newsstand nicht, ich kaufe mir jetzt die Brand 1 oder ich hole mir jetzt irgendwie schon, gell? Irgendwie naja, Spiegel halt, und so? Also es gibt diese Apps noch, die vorher in der Newsstand, also das war ja so ein Smartfolder sozusagen. Und da waren Apps drin und ich glaube, diese Apps kannst du nach wie vor noch auf deinem iOS haben. Sie sind halt nicht mehr, die haben nicht mehr diese Sonderstellung in dem Newsstand drin. Und ich denke auch, dass die meisten einfach jetzt nicht mehr gepflegt werden, weil sie sehen, diese Technologie von Apple gerade über den Zaun gesprungen, über den Hai gesprungen sozusagen. Oh je, okay. Also für mich war das was völlig anderes, eher sowas wie iBooks. Und eigentlich hätte ich es auch eher in iBooks erwartet, sowas. Ja, ich denke, News ist halt jetzt der Versuch, hier da nochmal eine Möglichkeit zu bieten, das nicht als Subscription zu lösen, sondern werbefinanziert. Was halt irgendwie auch so ein bisschen perfide ist, wie letztes Mal schon angesprochen, dass das im Prinzip der einzige Ort ist, in dem journalistische Erzeugnisse tatsächlich Werbung anzeigen können und sich sicher sein können, dass auch die Werbung angezeigt wird. Also für mich klingt es spontan so wie der so wie Mobile Me. Das war das Nachfolgesystem von .Mac und genau so ein Rohrkrepierer. Ja. Also ich glaube, Newsstand ist noch nicht das, was irgendwie bleiben wird. Deswegen weiß ich nicht, warum man da jetzt Energie wieder reinstecken sollte. Aber war das auf das iCloud der Neuigkeiten? Ja, genau. Ich warte da auf das iCloud. Abgesehen davon, dass es ja in Deutschland auch noch nicht verfügbar ist. Genau. Hast du mehr Erfahrungen mit Directions, also mit Verkehrsinformationen sammeln können? Also ich habe in der Beta jetzt öfter mal die ÖPNV-Geschichten benutzt, tatsächlich für Berlin. Und es funktioniert sehr gut. Also inklusive, dass man gesagt bekommt, wo die Haltestelle ist, wo man quasi in den U-Bahnhof rein muss und wo man aus dem U-Bahnhof rauskommt und so. Das funktioniert alles, wie man es sich wünscht und ist echt ein großes Plus gegenüber Google Maps. Okay, was ist da speziell besser als Google Maps? Weil ich bin mit Google Maps eigentlich schon sehr, sehr glücklich. Naja, also sie zeigen dir halt nicht nur an, auf welcher Seite und auf welcher Höhe die Straßenbahnhaltestelle ist zum Beispiel, sondern auch bei größeren U-Bahn-Stationen, wo jetzt der Eingang ist zur U-Bahn-Station und wo du irgendwie, wo der Aufgang ist, wo du rauskommst, was Google Maps, soweit ich weiß, nicht kann. Okay, aha. Das Hauptproblem an diesem ganzen iOS 9 finde ich, die Hälfte der Features sind nur in Amerika verfügbar. Die andere Hälfte der Features ist total super, aber man vergisst eigentlich sofort, dass sie überhaupt da sind. Ha. Ja. Zum Beispiel, ich kann, wenn ich jetzt in der E-Mail-App bin, mir eine E-Mail angucke, kann ich Siri sagen, hey, erinnere mich in 3 Stunden an diese E-Mail. Stimmt. Dann kriege ich in 3 Stunden eine Erinnerung und kann direkt in die E-Mail springen. Total super, habe ich komplett vergessen gehabt, dass es das Feature überhaupt gibt. Und das wird natürlich in vielen Bereichen so sein, dass solche Features, wahrscheinlich gibt es auch noch ganz viele, von denen ich nicht weiß. Ja, gerade diese kontextsensitiven Siri-Sachen sind auch sehr, da kommt man halt nicht drauf. Das muss man sich irgendwie nochmal anlesen und dann antrainieren. Ja. Letztes Mal habt ihr über die Batteriesparen-Option gesprochen. Ich muss sagen, seit ich das echte iOS 9 drauf habe, kommt es mir so vor, dass es eigentlich die bitte mach wieder, dass die Batterie nur normal verbraucht wird und nicht total verrückt. Irgendwie ist mein Handy so gefühlt nach 2 Stunden leer. Ich hab auch das kann ich nicht nachvollziehen, ehrlich gesagt. Also ich weiß auch nicht, woran es liegt. Keine Ahnung. Da werde ich auch mal weiter investigieren müssen. Es gibt ja diese schöne Batterieoption, da mal nachzugucken. Mhm, ja. Oh, genau. Die Batterieoption gibt es nicht nur für die Batterie, sondern die gibt es auch für mobile Daten. Und das ist auch sehr spannend. Dann siehst du, welche App bei dir wie viele mobile Daten gezogen hat. Also wenn ich jetzt hier meine Batterie, den Batterieverbrauch der Apps angucke, dann ist es überhaupt nicht nachvollziehbar, warum mein Handy so schnell leer geht. Okay. Also gar nicht. Okay. Weil das sind die Apps, die wenig verbrauchen, aber die ich die ganze Zeit offen hatte. Mhm. Das kann nicht sein, dass die jetzt hier alles leer saugen. Also ich weiß nicht, woran es liegt. Dann zu der WLAN 3G Option. Ich habe das Gefühl, sie funktioniert einfach nicht. Ich habe sehr schlechtes WLAN zu Hause. Teilweise bleibt aber trotzdem alles stehen, bis ich WLAN ausschalte. Und beim Watch-Update hatte ich eine lustige Situation. Ich weiß nicht, ob ich es mir eingebildet habe. Aber der hat mir die ganze Zeit gesagt, ich kann jetzt die Watch nicht updaten, weil dafür brauche ich eine WLAN-Verbindung. Ja. Und ich hatte die Option an, also dass er automatisch auf LTE switcht. Mein WLAN war nicht sehr gut. Ich kann mir vorstellen, dass er deswegen die Apple Watch nicht upgedatet hat. Aber dieser Apple Watch Update Prozess, der ist sowieso eine Katastrophe, wenn du mich fragst. Also das fängt ja da schon damit an, dass du gar nicht richtig mitkriegst, dass es ein Update gibt. Ja. Und dann dauert es ewig, bis das irgendwie, ich weiß gar nicht, wo es hin, wer was wohin lädt. Ja, also so, es gibt diese Anzeige, dieses Update ist ein paar Megabyte groß. Und dann kommt dieser Ladebalken und du weißt nicht, wer das jetzt gerade aus dem Internet runtergeladen ist. Ist deswegen langsam oder wird das gerade vom Telefon auf die Uhr oder wird beides gleichzeitig? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das schweinelangsam, zumindest in meinen Erfahrungen. Und dann dauert es irgendwie nochmal gefühlt 3 Stunden, bis die Uhr dann das installiert hat. Und wenn irgendwas schief geht in der Mitte, dann darfst du von vorne anfangen. Das ist eine Katastrophe. Wobei es jetzt für mich angenehmer war, die Erfahrung, als während der Betas. Okay. Ja, ich habe, wie gesagt, noch die Feilen jetzt noch nicht installiert, weil kein Telefon. Aber also, okay, das wird vielleicht nicht mehr ganz so schlimm. Okay. Also die Betas waren echt ein Graus. Ich weiß nicht, haben wir noch was zu iOS 9 oder soll ich dann die weitere Leidensgeschichte meines Ich habe kein Telefon Saga irgendwie? Ja, vielleicht noch ein kurzer Hinweis. Die iPhones kommen morgen. Ja. Die 6S, und dann können wir nächste Woche noch mehr über iOS 9 sprechen, denn dann gibt's ja auch noch Peak and Pop und Live-Fotos. 3D-Touch. Ja. Oh. Ich glaube, jetzt haben sie dann bald alles durch mit Touch. So, also ich habe zwei Dinge zu iOS 9. Das eine ist, das ist dir sicher schon komplett unbewusst in Fleisch und Blut übergegangen. Ich habe es ja neu und diese Schrift, San Francisco. diese Schrift. Leck mich doch. Also Tweetbot ist schlimm. Ich meine Kritik, die ich an San Francisco hatte, wie wir es uns mal auf dem Desktop angeschaut haben, nämlich dass sie sich im Fließtext und größeren Textblöcken nicht gescheit lesen lässt, die habe ich immer noch. Es ist im Moment unangenehm, finde ich. Ich muss sagen, so nachdem man so ein bisschen so ein halbes Jahr Exposure hatte jetzt, was San Francisco angeht, als Schriftart, glaube ich nicht, dass es wesentliche Unterschiede im Fließtextlesbarkeit zwischen Helvetica und San Francisco gibt. Man ist eins nur einfach mehr gewöhnt. So. Also ich muss sagen, auf der Uhr wirkt sie total super, auf dem Telefon wirkt sie okay für mich optisch. Ich muss ehrlich gesagt, also ich hab mittlerweile keine Präferenz mehr zwischen Helvetica und San Francisco. Ja, das auch nicht. Auf dem Telefon. Und zweites, was ich noch sagen wollte, mit iOS 9 ist endlich eine neue Version von Rules rausgekommen. Und große Neuigkeit, man kann jetzt vom letzten erreichten Level-Pack. Wie hast du die genannt, Marcel? Ja, Level-Pack. Das sind immer 10 Levels. Genau. Also ich kann sozusagen mein Spiel fortsetzen, meine Punkte werden auf 0 gestellt und wenn ich ab bis Level 13 geschafft habe, dann kann ich halt bei Level 11 wieder anfangen. Mhm. Also es gibt sozusagen Checkpoints. Genau, bis ich sage, okay, jetzt reicht's mir, jetzt möchte ich wieder von vorne, dann ist das aber auch wieder gelöscht. Dann Ja. Muss ich wieder von vorn anfangen. Wie hast du dich dazu durchgerungen, das zu machen, und verrätst du damit nicht den Hardcore-Charakter deines harten Spielprinzips? Naja, es ist eigentlich ganz simpel. Also die Leute hatten jetzt ein Jahr Zeit, Hardcore zu spielen, und wenn sie bis jetzt nicht in die Top 10 geschafft haben, haben sie es das halt nicht. Ich denke, so ein Spiel entwickelt sich halt auch über die Zeit. Das ist wie bei Star Wars. Da werden auch die Spoiler von Jahr zu Jahr immer weniger schlimm. Also wenn ich jetzt sage, ich bin dein Vater, dann ist das kein Problem. Wenn ich das 81, glaube ich, gesagt habe, ja, dann hätte ich jemanden damit total spoilern können. Hm. Ja, also wenn ich sage, Ich bin in der Mitte durchgeschnitten und habe jetzt einen mechanischen Spinnenkörper. ist vielleicht schon noch ein Spoiler. Nein, das ist auch Star Wars. Wir haben einen Episodentitel. ja. Also ich glaube, dass sich right. Medien entwickeln und man damit anders dann umgeht. Und jetzt ist es total fein für mich, also ich möchte jetzt einfach den Leuten die Möglichkeit geben, auch mal alles zu sehen. Du willst damit sagen, dass die Entscheidung damals war richtig und die Entscheidung jetzt, die Entscheidung damals umzuwerfen, war auch richtig? Also ich bin ganz froh drum, wann ich da was gemacht habe. Aha. Du willst also sagen, es gibt keine absolute Wahrheit. Es gibt keine absolute Wahrheit, und ich glaube tatsächlich, dass ich ein veröffentlichtes Kunstwerk, Medium sich auch verändert. Recht. Und die Rezeption sich verändert und es durchaus in Ordnung ist, dann damit anders umzugehen. Als Künstler. Ja. Mhm. Ich finde es jedenfalls großartig. Also zum Beispiel Star Wars auf DVD sofort auszuliefern, wo du dann vorspielen kannst zu der Szene, ist vielleicht nicht so cool, wenn du es beim ersten Mal live guckst. Mhm. Aber Laserdisc. Ja, oder Laserschwertdisk. Oh Gott, stop. Ich finde es jedenfalls großartig. Eben weil jetzt mehr Leute sich weiter durch Rules durchkämpfen können und allein die Levels zu erleben und sehen zu können, ist schon Selbstzweck, ist schon was wert. Ja, mehr wert. Gut, so viel zur Eigenwerbung. Kommen wir zur Martin Jammert Subsektion dieses Podcasts. Diese Woche fällt es ein bisschen kürzer aus, weil das Wesentliche haben wir schon gesagt. Nämlich, ich habe kein Telefon und es liegt an Apple oder an Hermes. Und im Wesentlichen ist Stand der Dinge, das Paket ist immer noch irgendwo. Apple weiß nicht wo, Hermes weiß nicht wo. Morgen kommt mein 6S und das Tauschgerät hat es leider nicht in den 10 Tagen geschafft, die es überbrücken hätte sollen. Wahnsinn. Ja, also ich habe auch das Gefühl, wenn es mal schief läuft, dann läuft es halt richtig schief. Aha. Weil dann hängt es irgendwo und dann funktioniert auch der normale Prozess nicht. Ich habe das Gefühl, dass wenn du nicht zufälligerweise in einer Stadt lebst, die 2 oder 3 Apple Stores hat und damit dir relativ sicher einen Termin im Apple Store zur Verfügung stellen kann, dann hast du schon ein Problem. Ja. Ja, und dann ist vielleicht irgendwie der autorisierte Apple-Fachhändler die Stelle, die am zuverlässigsten klappt. Es ist auf jeden Fall nicht so, dass postalisch der Kundendienst funktioniert, weil Hermes. Ja. Wie ist denn jetzt so dein Bauchgefühl? Was wird dich zuerst erreichen? Dein altes oder dein neues Phone? Naja, also wir haben jetzt im Prinzip heute noch den Tag bis 8 Uhr, weil Hermes fährt ja bis 8, wie ich jetzt gelernt habe. Mhm. Und wenn das heute bis 8 nicht kommt, dann kommt mein neues Telefon definitiv vorher, weil der UPS-Mann regelmäßig hier um 10 Uhr morgens auf der Matte steht und bei Express sowieso. Gibt es irgendeinen Grund, warum Sie die neuen Sachen mit UPS ausliefern und die alten Sachen mit Hermes? Die alten Sachen kann man nicht zurückgeben. Da ist man dann schon Kunde und gearscht, keine Ahnung. Ja. Ja, mal sehen, wann das, wann wann das dann ankommen wird. Ja, ich halte euch auf dem Laufenden, wann ich wieder telefonieren kann. Das wird sich um Tage nur noch handeln. Aha. Hoffentlich. Ja. Nun gut. Es gibt ja dann noch ein Ding, worüber wir nicht gesprochen haben und auch nicht drüber sprechen werden, nämlich Apple TV. Stimmt. Da kann man vielleicht allgemein sagen, es sind jetzt Geräte bei Entwicklern. Ich habe gehört, es gibt jetzt Geräte bei Entwicklern und es könnte sein, dass die Fernsteuerung solche Geräusche macht, aber das kann auch nicht sein. Ich habe auch gehört, dass die Fernsteuerung super sexy ist. Ja, doch. Habe ich auch gehört. Ja, wobei sie so ein bisschen... Leute haben sich auch schon darüber gefreut, wie der Unterschied zwischen ich wackel an diesem Bild und ich wechsle von einem Knopf zum nächsten, wie gut der intuitiv funktioniert. Weil die hätten sich gedacht, das ist wieder so ein Fall, wo du immer das Falsche erwischt. Also was ich jedenfalls sagen kann, ist, das wird jetzt der erste Apple TV sein, der bei mir auch mal ausprobiert werden wird. Weil ich ja bislang nicht viel mit dem Gerät anfangen konnte, obwohl ihr euch seit 5, 6, 10 Jahren den Mund vor sich redet und Dominik hat es vor allem gemacht. Ja, ich muss ja sagen, aus meiner Sicht, also so was ich jetzt so gehört hätte, ist es jetzt nicht so, dass ich mit dem Entwickler-Kit meinen normalen Apple TV ersetzen könnte, weil ich auf meinem normalen Apple TV halt im Wesentlichen Third-Party-Apps benutze, nämlich Netflix und HBO und so Kram. Und das gibt's halt alles auf dem DevKit noch nicht, weil es ja den App Store noch nicht gibt auf dem DevKit. Ja, ich denke, mehr dazu, wenn das Gerät erschienen ist. Ja. Interessant finde ich es auf jeden Fall. Und das ist schon viel bei einem Apple TV für meine Verhältnisse. Stimmt. Ich weiß jetzt endlich auch, wie USB-C-Kabel aussehen. Das ist auch so ein Vorteil. Ach, hat es USB-C? Ich glaube schon, dass es USB-C ist, oder? Ist auf jeden Fall so ein verpolungssicherer USB-Stecker. So. Ich vermute mal, das ist USB-C. Gut. Aber genug der halblegalen Aussagen. Kommen wir noch zu einem chronistisch interessanten Ding, und zwar tatsächlich im Sinne von... Ja, genau. Es geht um Apps, die es nicht mehr gibt. Das ist unter iOS ja ein Problem und jetzt hat es vor ein paar Wochen auch aufmerksamkeitstechnisch was Größeres getroffen, nämlich unter anderem Flight Control gibt es jetzt nicht mehr im App Store zum Runterladen. EA hat sich entschlossen, mal wieder, also das machen sie wohl auch mittlerweile schon jährlich, irgendwie den Katalog auszumisten und Apps, die sie nicht mehr pflegen wollen, irgendwie rauszunehmen, und da ist Flight Control jetzt mit unter die Räder gekommen sozusagen, unter anderem auch Need for Speed Shift ist auch unter die Räder gekommen. aber es gibt eine lange Liste von Software, die es jetzt nicht mehr im App Store gibt, die man zwar noch auf seinem Gerät haben kann, wenn man sie mal runtergeladen hat, aber die man jetzt nicht mehr runterladen kann. Ja, Flight Control war ja nicht ursprünglich von EA, sondern von Firemint, und Firemint wurde, glaube ich, aufgekauft. Genau. Von EA. EA ist ja eh bei Doctor Who gibt es solche Folgen, wo dann irgendwelche Sachen eingesaugt werden. So einen großen Blob, der ein Moloch immer größer wird und größer. Aber ich wollte noch was dazu sagen zu Flight Control. Mich wundert, dass man aus dieser Marke nichts mehr machen kann, was irgendwie sich trägt. Auf der anderen Seite muss man immer dazu denken, ja, wenn es EA ist, dann muss so ein Spiel natürlich auch viel mehr Geld einnehmen. Ja, also ich glaube jetzt, also es ist halt einfach jetzt auch gerade nicht in, was so die Dings angeht. Und ich glaube, bei EA ist halt auch das Ding ist einfach so, wie viel wirft das ab und wie viel würde das kosten, das jetzt nochmal auf iOS 9 irgendwie hoch zu pflegen, inklusive Kompatibilität mit zukünftigen und jetzigen Devices. Und dann macht man da halt ganz kaufmännisch den Strich drunter und sagt, rote Zahl, werfen wir aus dem App Store, weil lohnt sich nicht. So ein bisschen muss ich da an diese verlorene Kulturangst denken, weil es gibt halt dann keine Hardware mehr, die das noch ausführen kann, weil so lange leben iPhones und iPod Touches auch nicht. Ja. Und dann ist es nur noch auf den iPods, weil auf dem Server ist es nicht mehr. Du kannst es dir nirgendwohin mehr runterladen, also wiederherstellen, wenn du es mal verlieren solltest, durch Datenverlust. Und so ein Ding, das sowas wie Good Old Games das dann einsammelt und eventuell in Emulatoren verpackt, ist für mich, sehe ich auch als eher fraglich. Also da ist so eine Menge an Spiele, sprich Kunst und Werke, die jetzt vom Verlorengehen bedroht sind. Schlicht und einfach, weil sich iOS so schnell weiterentwickelt, dass du alles, was du im App Store hast, schon aktiv nachpflegen musst, damit es nicht unbenutzbar wird. Ja, definitiv. Also ich hab da langfristig wenig Angst. Also wie viele Medien waren irgendwie in den 90ern, Anfang der 2000er einfach unzugänglich und sind danach wieder aufgetaucht? Ich meine, das Problem ist, momentan wissen wir nicht, in welcher Form kann man die wieder auftauchen lassen. Dadurch, dass es ja auch im App Store eingesperrt ist und du diese Sachen nicht physisch da hast, aber eventuell kannst du ja auch die IPAs wieder auspacken und keine Ahnung, was damit machen kannst. Das ist Ahnung. Für mich schon so ein bisschen der grundlegende Unterschied, dass du keine physikalische Kopie davon hast. Das heißt, es müsste dann jemand aktiv hergehen und IPAs sammeln und abspeichern, so archive.org-mäßig. Ja. Also, ich glaube, da wird es eine Lösung geben. Ich befürchte, dass Apple nicht sehr hilfreich dabei sein wird. Weil ich glaube nicht, dass die dann mal so ein Retro-iPhone rausbringen, was so wie Nintendo sowas machen. Nintendo hat sowas gemacht, oder? Keine Ahnung. Aber nicht so Retro-Aktionen, keine Ahnung, ob es Nintendo selber gemacht hat. Aber Retro, es gab immer mal wieder so. Also so Virtual Console und so halt. Ja, ja. Oder dieser C64, der in einem Joystick drin war. Wobei das ja auch nicht von Commodore oder wie auch immer war, sondern von einer anderen Firma, die das lizenziert hat. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Apple das macht, aber irgendwer wird es wahrscheinlich machen. Und ich habe da wenig Angst, dass das gar nicht gemacht wird. Ja, ich weiß nicht. Also so gerade so diese Dinge zu erhalten, das hängt oft selbst bei wichtigen Dingen an ganz wenigen Persönlichkeiten im Netz. Ja, das schon. Und ich habe für iOS habe ich noch niemanden gesehen, der sich darum kümmert und für den das wirklich ein Herzensanliegen ist. Und wir kommen halt langsam echt in den Bereich, wo sich mal jemand drum kümmern müsste, TM, sonst ist es zu spät. Ja, ich werde jetzt einfach Flight Control auf 30.000 Disketten übertragen und dann in der Wüste in New Mexico vergraben. Genau, ja, am Müllberg, der an der Allianz Arena. In einem Müllberg vergraben. Und dann kann man das dann irgendwann wieder rausheben. Ja, genau. Also vielleicht nehmen wir das doch einfach als Aufruf, wenn ihr euch berufen fühlt, dann sammelt IPAs. Genau, es gibt die noch irgendwie bei dem bösen Jailbreak Zubehör. Oh, Ironie des Schicksals, ja. Ja, ja, das ist die Ironie, dass die Raubkopiere retten die Kultur vor der obsoleten Zeit. Ja, aber das war, glaube ich, schon immer so. Also die meisten Emulator-Sachen heutzutage sind dann schon auch die Raubkopier-Versionen von damals. Nicht zwingend. Also ja, an hängt sich immer davon emulieren ab, ist halt eine richtige Grauzone, aber die ROMs sind im Zweifel schon gedumpt von den Originalen. Klar. Aber es gab ja damals schon auch Software, die nicht auf Cartridges war. Cartridges. Also ich habe jedenfalls schon öfter mal in so Emulator-Kram gesehen, okay, das ist aber, warum ist da dieser komische Vorspann? Genau. Ja. Nun gut, es müsste sich mal jemand drum kümmern, halten wir fest. Ja. Bis dahin besänftigen wir unsere erhitzten Gemüter aber mit Konsum, wie man das so macht in einem kapitalistischen System. Und als erstes haben wir das neue Spiel von Simogo. Ja, Simogo hat wieder zugeschlagen nach Yearwalk, nach Device 6, nach Sailor's Dream. Ja. Kommt Split. Ja. und ist, wie angekündigt, was völlig anderes. Ja. Sie haben ja gesagt, sie haben erst so eine Casual-Trilogie gemacht, wo ich eigentlich nur Sneak Beat Bandit kenne. Aus mhm. der. Dann haben sie jetzt diese erzählerische Trilogie gemacht und jetzt was ganz anderes. Und ehrlicherweise, wenn da nicht Simogo draufgestanden hätte, hätte ich mir das nicht geladen. Ja, hätte niemand mit dem Hintern angeguckt, weil es sieht dann doch schon relativ barebones aus. Ja, es ist sehr retro. Es könnte irgendwie eine strange Konsole von vor 30 Jahren sein. Vectrex. Bitte? Das ist eine Vectrex. Ah, es ist eine Vectrex. Also nein, das sieht aus wie von einer Vectrex. Das sind halt alles gerade Vectrex Linien nachbauen. Und. Ja. Ich finde es deswegen aber jetzt nicht unbedingt sexy. Also ich mag Retro-Kram, aber ja. Ich ja, weiß, das ist halt so hyperminimalistisch, dass es halt schon an der Grenze zu Death Art ist, so ein bisschen. Ja, also sie haben jetzt auch nicht so. Man kann ja auch so sagen, okay, ich mache das jetzt so wie auf dem C64, aber halt da das Geilste, was es gab auf dem C64. Mhm. Und so sieht's jetzt nicht aus, muss ich sagen. Sondern sparen wir uns diesmal ein bisschen. Also das Spielprinzip, kurz erklärt, ist, du hast einen leeren Schirm und kannst den durch einmal tippen halbieren. In zwei übereinander liegende Hälften. Und diese Hälften kannst du dann weiter halbieren, und zwar nach zwei Regeln. Die eine ist, es geht immer erst waagerecht, dann senkrecht halbiert. Das wechselt sich immer ab. Wenn du waagerecht halbiert hast, ist der nächste Tipp senkrecht. Und wenn du durch dieses Halbieren vier aneinander angrenzende Kastel gebaut hast, die so im Quadrat, im Rechteck liegen, die gleich groß sind, dann werden die so gelockt und sind eine Zeit lang nicht mehr halbierbar und nicht mehr verwendbar. Und wenn sie dann, wenn die Zeit dann runtergezählt ist, also Zeit ist Moves, Halbierungen, dann verschwinden die und Tetris-mäßig fallen dann von oben wieder leere Kastel nach, die du dann weiter halbieren kannst. Und das Ziel ist halt geschickt, möglichst lange vor dich hin zu halbieren, bis dir die Splits, die du machen kannst, ausgehen. Eine kleine Warnung vorab, wenn ihr nicht wisst, wie das Spiel funktioniert und jetzt auch die Erklärung euch nicht geholfen habt, drückt nicht auf den riesig großen Knopf am Anfang, wo Split draufsteht, sondern drückt aufs Fragezeichen, damit es erklärt. Ich habe nämlich erst auf Split gedrückt und da kommt man nicht mehr raus aus dem Spiel. Und ich hatte keinen Plan, was muss ich jetzt hier tun, damit das Spiel zu Ende geht und ich mal lesen kann, wie es überhaupt funktioniert. Ja. Interessant ist, dass du das ja eigentlich durchrechnen kannst. Also es gibt keine. Dachte ich mir auch gerade. Es gibt ja keine Zufallskomponente. Es gibt einen optimalen Weg zu spielen. Ich glaube nicht, dass ich den optimalen Weg schon gefunden habe, aber ich glaube, ich weiß ungefähr, was ich da zu tun habe. Ich muss schon sagen, dass es mir Spaß gemacht hat. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es so ein Threes für mich wird, wo ich immer wieder und immer wieder spiele, sondern wahrscheinlich nächste Woche ist es schon wieder vorbei. Ich werde berichten, falls es anders ist. Mich spricht dieses Spiel überhaupt gar nicht an. Ja. Das ist auf meiner Landkarte der Dinge, die ich lustig finde, ein weißer Fleck, weil man da zu viel denken muss. Ich kann noch anmerken, dass es in Online-Foren schon Verschwörungstheorien gibt, dass es da noch geheime Dinge gibt in diesem Spiel, dass irgendwas passiert, inklusive geheimer Nachrichten, die manche Leute wohl schon gefunden haben. Und also teilweise wird halt spekuliert, dass sich da noch das richtige Spiel irgendwo versteckt. Soweit würde ich, glaube ich, nicht gehen, aber vielleicht gibt es ja so eine narrative Komponente, die über geheime Nachrichten irgendwie so erzählt wird. Es spricht aber jetzt nicht viel dafür, dass da sich ein ganz anderes Spiel noch dahinter verbirgt. Also es ist auf der einen Seite gut möglich. Ich weiß nicht, es wäre interessant, wie groß ist der Download? Ich glaube, der ist nämlich auch ziemlich klein. Der ist 70 Megabyte groß. Ja, also da wird nichts mehr drin sein. Also ich habe mir das mal angeguckt, es sind, wenn du es auspackst, sind es ungefähr 50 Megabyte Assets von Unity. Okay, da könnte man jetzt schon noch mehr unterbringen als dieses Spiel, aber nicht zwingendermaßen. Ja, wenn du so ein Framework hast wie Unity, dann weißt du halt auch nicht, wie viel packt es standardmäßig mit rein. Das ist so die Mindestgröße bei Unity. Also ich nehme es nicht an, weil sie auch schon lange noch vor Seller Stream angekündigt hatten, dass sie dann wieder was ganz anderes machen werden. Naja, wir behalten das mal im Auge. Einerseits, ob es langfristig Spaß macht und andererseits, ob da vielleicht noch irgendwelche Geheimnisse gefunden werden. Mal sehen. Genau. Gut, dann habe ich jetzt meine Agenda irgendwo vergraben und finde sie gerade nicht. Ah, hier. Lifeline 2. Gleichzeitig mit WatchOS 2 kommt Lifeline 2. Ja, wie zu erwarten war, da haben einige drauf gewartet auf WatchOS 2, um ihre neuen Watch-Apps rauszubringen. Offensichtlich weniger als ich gedacht hätte. Also ich habe jetzt schon mit einer ganzen Schwemme gerechnet von neuen Spielen, die da jetzt kommen. Ja. Vielleicht sind sie auch einfach bloß mal wieder im App Store vergraben. Ich habe auch noch keine Artikel drüber gelesen und dadurch, dass jetzt auch das WatchOS verschoben wurde, war das alles ein bisschen unglücklich. In der Tat. Aber Lifeline 2, also völlig überraschend, gar nicht überraschend gekommen. Also überraschend, ich habe nicht irgendwo gesehen, dass es angekündigt war. Aha. Aber überraschend ist es nicht, weil klar, machen die ein zweites. Lifeline war unglaublich erfolgreich und sie haben ein Genre definiert mit Lifeline, würde ich sagen, und dementsprechend und ist ja auch immer noch in den Charts sehr weit oben. Ja. Genau. Da habe ich mir natürlich auch gleich geladen, und was mich überrascht hat, es gibt keine Complication auf der Watch, obwohl es WatchOS 2 ist. Und ich habe es auch gleich angefangen zu spielen. Wie sieht es mit euch aus? Ich habe es noch nicht. Ich habe es noch nicht runtergeladen. Ich habe keine Uhr, weil ich kein Telefon habe. Lalalalalala. Too soon. Ja. Wobei iPad geht ja auch. Hast du ein iPad eigentlich? Ich kann meine Uhr mit meinem iPad pairen? Nein, aber du kannst sie auch auf dem iPad spielen. Ach so, nee, dann will ich das schon auf der Uhr tatsächlich auch. Ich muss sagen, ich habe es noch gar nicht viel auf der Uhr gespielt, weil die Experience letztes Mal so schlecht war bei Lifeline auf der Uhr. Ja, deswegen wird es mich ja diesmal interessieren, ob es jetzt mit WatchOS 2 besser ist. Ja, kann sein. Ich habe sie zum ersten Mal auf der Uhr. Also so richtig hübsch sieht es nicht aus auf der Uhr? Ja, aber so sieht es auch auf dem iPhone aus. Das tut sich nicht viel. Es ist diesmal ein Fantasy-Setting. Interface scheint besser zu funktionieren jetzt auf der Uhr. Ja. Ein Fantasy-Setting. Genau, es ist ein Fantasy-Setting. Es ist insgesamt alles ein bisschen anders. Heißt Lifeline 2 Bloodline. Und jetzt betreten wir Spoilergebiet. Allerdings nur milde Spoiler, nämlich meinen Senf, den ich dazu geben möchte. Ich habe nicht viel gespielt. Also vielleicht jetzt schon eine halbe Stunde oder so. Das Setting ist ganz vertraut. Es fängt fast identisch an. Also jemand nimmt mit dir Kontakt auf. Und dann merkt man gleich, okay, hier geht's jetzt um Fantasy. Und dann war es für mich super irritierend, weil mein Gegenüber sagt mir dann irgendwas mit, so, soll ich jetzt ins Auto steigen? Und ich dachte, hä? Okay, es ist wohl jetzt Zeit Fantasy. Urban Fantasy. Ich weiß es nicht genau. Okay. Also mehr so Magical Realism oder wie das heißt. Ja, also ich habe es nicht ganz verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, und wie ist das? Also, was ich halt von Screenshots gesehen hatte, dachte ich halt, das ist so ganz klassisch irgendwie Fantasy in einem Wald-Zauberei-Elfen-Setting. Das dachte ich zuerst auch, darauf war ich eingestellt und deswegen hatte mich das dann so rausgerissen. Ist es wohl nicht. Man merkt, also die Protagonistin nimmt auch ganz viel Bezug auf Populärkultur. Ich finde, auf eine sehr komische Art. Also sie sagt dauernd, das ist jetzt hier wie John Cusack in Blablabla und dann, ja, also sie vergleicht irgendwie alles mit irgendwelchen Filmen und Sachen und Dingen, die ich auch gar nicht so kenne. Was mich ein bisschen gestört hat, war, also sie ist sehr, ich fand sie eher nervig, die Hauptfigur, und sie ist ja auch ein bisschen aggressiv und das passt auch alles zur Story und so, aber war jetzt nicht so, dass, also das Grundziel, was sie hat, ist nichts, was, womit ich mich irgendwie identifizieren kann. Es war halt bei Lifeline völlig anders, da hast du zwei Sätze und dann weißt du, okay, ich will, dass dieser Astronaut nicht stirbt. Ja. Wie ist der Rahmen, wie kommuniziert die mit dir? Ist das SMS oder? Über einen Zauber. Über einen Zauber. Funktioniert auch nicht so gut, finde ich. Weil so, also die, da wird so dieses Eintauchen ein bisschen verhindert, dass das irgendwie wirklich sein könnte, da habe ich da keine Sekunde das Gefühl gehabt. Und das war bei Lifeline so. Ja. Also da konnte man sich vorstellen, natürlich war es klar, dass bei Lifeline das nicht wirklich ist, aber ich konnte mir vorstellen, okay, da ist halt irgendjemand auf irgendeinem Planeten und dem, mit dem spreche ich. Das ist ja nicht. Und dann gibt's halt so eine Stelle, da sagt sie, so, wir müssen drei Dinge besorgen. Ja, okay, drei Dinge besorgen. Und noch 8 Bärentatzen am besten. Nummer 1, eine Lampe. Und dann fragst du nach, was ist das für eine Lampe, was macht die, wo kriege ich die her, blablablub. Okay, jetzt hole ich sie. Ja, und die anderen beiden Dinge. Interesting. Also, strange. Ich bin auch schon gestorben gleich. Was auch nicht wirklich vorhersehbar war, aber was sich auch nicht so angefühlt hat, als hätte ich diesmal Taylor zu einem Berg geschickt, wo er nicht hingehen sollte oder so. Keine Ahnung. Also, ich bin noch nicht wirklich warm geworden damit. Das kann anderen natürlich völlig anders gehen. Und es ist ich werde das mal probieren, sobald ich das technisch kann. Und es ist bestimmt auch für viele wieder toll und so, aber für mich stimmt viel nicht, was bei Lifeline gestimmt hat. In diesem Genre geht noch viel mehr. Zwinker. Zwinker. Ich fand auch das Pacing nicht schön. Also ich musste erstmal sehr, sehr lang mit ihr sprechen, bis die erste Pause kam. Aber das wird jedem anders gehen. Manche wollen ganz viel am Stück sprechen, manche wollen ganz viele Pausen. Das ist sicherlich super Geschmackssache. Aber da war ja, das ist ja eine ähnliche Kritik, wie was wir an Lifeline 1 schon hatten, dass es ein bisschen viel Gelaber am Stück ist. Ja, und ach so, zwei Sachen noch, die mich auch jetzt tue ich so, als wäre es totaler Schrott. Das ist es, glaube ich, nicht. Die Schreibe ist so schon wieder recht ähnlich. Ich mag halt den Charakter auch nicht. Naja, also noch zwei Kritikpunkte. Das ist, oft habe ich überhaupt keine Auswahl an Antworten, wo mich eine von beiden interessiert oder wo eine von beiden irgendwie dem nahe kommen würde, was ich sagen möchte. Sondern sehr abwegig. Das sind auch nicht so Sachen, die mich irgendwie voranbringen oder so, oder wo ich wüsste, warum soll ich jetzt das sagen und warum soll ich das andere sagen. Ist immer relativ weit entfernt. Und eine Sache, Lifeline ist ja so konzipiert, dass man über Notifications Edible Notifications. Essbare Notifications antworten kann. Deswegen sind die Texte sehr kurz von den Antworten. Actionable heißt das. Actionable. Oh. Übrigens habe ich jetzt schon eine Batteriewarnung, obwohl ich mein Handy dazu benutzt habe, unsere Agenda anzugucken. Naja. Und dann drücke ich auf den Knopf, zum Beispiel gehe nach rechts und dann kommt die Antwort aufgeschrieben, die 2 Zeilen lang ist. Das habe ich aber nicht gesagt. Ich habe gesagt, geh nach rechts. Und dann kommt da poppt halt oft Text auf, den ich so auch nicht, da hätte ich vielleicht die andere Version, Antwort genommen. Ja. Also, ja. Da, also es ist viel, wo ich denke, ja, traurig. Es gibt ja auch so Dialogbaumspiele, die dann nicht die Antwort im Originaltext dir geben, sondern nur so die Tendenz. Also so ja, sarkastische ja, ja. Antwort. Aber so ist ja nicht geschrieben. Antwort. So ist ja nicht geschrieben, sondern es ist ja eine konkrete Antwort geschrieben. Mhm. Das würde ich ja wieder verstehen. Aha. Hm. Also ich habe nicht das Gefühl, dass die Änderungen oder Entscheidungen besonders glücklich waren im Vergleich zu Lifeline. Ja, ja. Ich denke, da ist auch einfach noch viel auszuprobieren, was da gut funktioniert und was nicht. Und scheinbar haben sie mit Lifeline 1 halt sehr viele Glücksgriffe getan und mit Lifeline 2, so deiner Beschreibung nach, eher nicht. Ja, also ich werde es auf jeden Fall weiterspielen, aus ganz professionellem Interesse. Und vielleicht ändert sich meine Meinung da auch. Vielleicht komme ich da auch wieder rein und so. Aber ja, sehr seltsame aha. Entscheidungen. In dem Zusammenhang möchte ich auch noch Time Crest erwähnen. Das ist auch ein Text-Adventure. Mhm. Wirkt noch viel mehr wie Lifeline 1. Okay. Ist allerdings Free-to-Play, was ich total absurd finde in dem Genre. Okay, wie funktioniert das? Also wenn ich es richtig verstanden habe, also du hast da Diamanten und Münzen. Ja, ich habe es bei Lisa mal ein bisschen gesehen. Okay. Du kannst Wartezeiten überspringen, indem du Diamanten zahlst. Du kannst ja Diamanten kaufen. Also völlig absurd eigentlich in der Hinsicht. Also ich habe wirklich den Eindruck, bei dem Spielestudio hat irgendjemand gesagt, lass uns auf den Lifeline-Zug aufspringen, aber für Text-Adventures zahlt doch keine Sau was, komm, machen wir es kostenlos und freemium. Dann fällt da wenigstens ein bisschen Geld von den Idioten, die sich Diamanten kaufen, raus. Und die haben halt nicht verstanden, dass das Warten ja integraler Bestandteil dieser Erzählung ist. Und dass du, wenn du das überspringst, machst du dir im Prinzip das Spiel kaputt. Das ist quasi umgekehrt das Free-to-Play. Du kaufst dir das Spiel nicht ganz, sondern du kaufst dir das Spiel kaputt. Ja, ich habe auch gerade das Gefühl, dass der Protagonist einfach nach jedem Satz einfach so mal wartet. Ich konzentriere mich jetzt. Und jetzt konzentriere ich mich nochmal. Weiß ich nicht. Die Story finde ich nicht uninteressant bis jetzt. Das ist eher so eine Science-Fiction-Fantasy-Mischung. Okay. Ich fand auch den Einstieg ganz schön, aber mit diesem Warten, das hat mich irgendwie rausgehauen. Und im Vergleich zu Lifeline 2 gibt es sofort auf Deutsch. Das ist jetzt auf Englisch, Time Crest, momentan. Mhm. Und da kamen jetzt gerade ein paar Begriffe, die ich nicht kannte. Und dann habe ich geswitcht zwischen Lifeline 2 und dem und war dann völlig irritiert. Wo bin ich jetzt wo eigentlich? Vielleicht sollte ich die hintereinander spielen. Ich habe es jetzt doch noch erwähnt, obwohl es Freemium ist, und mache ich normalerweise nicht, weil eigentlich fand ich das Spieleentwicklerstudio ganz sympathisch. Aus einem Grund, die machen ganz viele Swift-Tutorials. Ja. Jetzt weiß ich auch warum. Also da habe ich gelesen, wie ich meine Complication für die Apple Watch programmieren muss. Verstehe. Ja, sie haben wohl an dem Projekt gearbeitet und dann ein bisschen Code auch in ihr Blog gepostet. Interesting. Ja. Nun ja. Interessant bei beiden ist auch, optisch hat sich jetzt nicht so wahnsinnig viel getan. Also die wirken noch sehr textlastig. Naja, es ist Text, ich muss die App nicht so arg designen, aber naja. Ich weiß nicht, ob es noch mehr aus dem Genre gibt, die halt einfach nicht gefeatured wurden. Ja, das wäre ja mal ein Aufruf an Hörer und Hörerinnen, wenn ihr noch mehr Choose Your Own Adventure, Text Adventure Style, iOS/Uhr Spiele kennt, dann sind wir dafür offen. Ja, in dem Zusammenhang vielleicht noch 80 Days hat ein großes Update bekommen mit mehr Content. Oh. Auch erst kürzlich. Also. Oh, sehr schön. Ich habe 80 Days da haben wir drüber gesprochen letztens, auch nochmal eine Chance gegeben. Ja. Nachdem ich mir einen Talk angesehen habe. Ja, richtig. Dem, wie üblich auf dem GDC Vault. Mhm. Über Interactive Fiction, da habe ich auch ein paar Sachen rausgeklaubt, die ich interessant fand. Muss man mal checken, den Talk. Ja. Und ich habe dem Spiel nochmal eine Chance gegeben und jetzt weiß ich auch eher, warum es mir nicht gefällt. Ich mag die spielerischen Elemente nicht. Also der Zeitdruck, dass ich meinen Koffer so packen muss mit Sachen und dann halt nicht so, okay, ich fahre jetzt in den Dschungel, ich nehme mal die Machete mit, sondern, oh, ich packe die Uhr ein. In Paris hat mir jemand gesagt, dass Uhren in Moskau teuer verkauft werden können, wo ich halt keinen emotionalen Bezug dazu habe. Ja, und wenn du irgendwas hast, wo du was einpackst, das dir später hilfreich ist, kommt es mir mal vor, dass es halt, dass du vorher überhaupt noch nicht weißt, warum. Ja. So, also du nimmst einfach irgendwas mit und dann hast du Glück gehabt, das Richtige mitgenommen zu haben. Und da ist halt irgendwie so ein bisschen Agency so fragwürdig an der Stelle. Das war aber was, was mich schon immer an diesen Choose Your Own Adventure Büchern so gestört hat, dass man so gar keinen Plan hat, was einem was bringen könnte oder was nicht. Ja. Ja. Nun gut. So wir investigieren den Bereich auf jeden Fall weiter. Genau. Und vielleicht gibt es ja demnächst auch aus dem Hause Cody Monkeys, Marcel André Cazzola Merkel, eine Ergänzung zu diesem Genre. Ja, vielleicht mit Aga. Ja, stimmt. Aber darüber reden wir sicherlich bald noch. Bestimmt, bestimmt, bestimmt. Dazu bald mehr. Erstmal geht es allerdings weiter mit dem Konsum, nämlich mit Recursive Drawing. Ja, damit ist eigentlich schon alles gesagt. Man kann rekursiv malen. Interessant. Okay. Gut, gell? Schöne Folge. Ja, es hat mir auch wieder Spaß gemacht. Der Witz ist, es gibt ganz viele so fraktale Gebilde, die rekursiv definiert sind, dass du sagst, du hast so eine kleine Verästelung, so eine kleine V-förmige Verästelung und am Ende von diesen beiden Schenkeln vom V setzt du wieder eine V-förmige Verästelung an, die aber nur noch halb so groß. Ja, also und am Ende von den beiden Vs, also an den vier Schenkeln, wieder jeweils vier kleine Vs, etc., etc. Also Brokkoli. Genau, Brokkoli. Es ist sehr witzig, damit zu spielen, weil du halt live die Effekte siehst, die deine rekursive Fummelei haben. Nicht reingehen und drauf losklicken, da werdet ihr nur trübselig. Guckt euch entweder das Video an oder die Hilfeseite. Ich habe da 10 Minuten lang mir den Kopf zerbrochen, wie das irgendwie gehen soll, weil es hat keine gescheite Erklärung an sich. Aber das Video ist sehr hilfreich. Genau, die beigefügten Erklärungen sind witzig. Und es ist cool. Also es macht Spaß, da so ein bisschen damit rumzuspielen. Man kann halt mathematische Konzepte sehr schön grafisch erforschen. Ja, also er hat auch dieses Beispiel, dass er aus einem Binärbaum dann einen Fibonacci-Baum macht, indem er halt intuitiv rumschiebt. Und das ist durchaus ganz faszinierend zu beobachten. Jetzt langsam, ja, man hat so ein Erlebnis. Ja. Beim Angucken des Videos. Gut, ist eine Empfehlung, kann man definitiv, kostet nichts, kann man auf der Webseite einfach ausprobieren. Genau. Ich kann nur kurz noch ganz aktuell anmerken, dass mir meine Botan-Spione gerade ein Bild zugespielt haben vom Berliner Apple Store, wo mittlerweile eine kleine Zeltstadt schon entstanden ist. Ich zähle 5, 6 Zelte mit Campinggear und Stühlen und allem. Ich verstehe nicht ganz warum, aber offensichtlich ist es immer noch so ein Ding, dass man da sich vor dem Apple Store aufstellt und wartet und zeltet. Aha. Ja. Warum? Ja, warum? So 2007. Tja, ich bin da hin und her gerissen. Einerseits will ich da niemand einschränken, andererseits sehe ich das offensichtlich Zelebrieren von Konsum und Materialismus mit immer bedenklicheren Augen. Nee, mit immer mehr Bedenken. aber gut, Mai, sollen sie halt sich da. Also an sich etwas zu machen, weil die Idee sich allein schon komplett bekloppt anhört, ist ein Wert in sich selbst. Also das ist so, es klingt wie die dümmste Idee, die wir je hatten, lass es uns machen, ist schon, führt zu coolen Erfahrungen. Und von dem her, ich glaube, unter dem Vorzeichen finde ich das ganz nett. Ja, vermutlich hast du da recht. Woodstock, man kriegt es halt nicht zurück, wie es damals war. Aber deswegen wird es trotzdem immer wieder veranstaltet, irgendwelche Revival-Festivals. Stimmt, das, man jagt der Nostalgie nach quasi. Und es wird nie mehr so sein, wie es mal war. In diesem Sinne beenden wir die Folge 226. Und freuen uns drauf, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet bei der nicht ganz so guten, weil ja nicht ganz so alten Folge 227. Bis dahin wünsche ich allerdings noch eine schöne Restwoche. Servus. Bis dann. Tschüss. Tschü. Was there a test to put the code through its paces to check correctness of each of its cases? Because it just might avoid some red faces to not ship the problem at all. Go to fail, go directly to fail, jump over code that you should execute. Go to fail, go directly to fail, code left unreachable and destitute. Go to fail, whoa, go to fail, whoa, go to fail. Style to help you cover your bases. Don't use conditionals without curly braces. You can't afford to add all those white spaces. They cost you nothing at all. Go to fail, go directly to fail, with language features not the best ones devised. Go to fail, go directly to fail, your security has been compromised. Go to fail, whoa, go to fail, whoa, go to fail. Would the bug be gone if your red compiled with more warnings on? Go to fail, it's so easy to do when you think all's good, but it all falls through. Ooh, go to fail. Ooh, epic fail. Code is some bug-free oasis. It's probably screwed up in a couple of places. Well, the perfection that each of us chases is just a mirage after all. Go to fail, go directly to fail. We've all been there and vow never again. Go to fail, go directly to fail. But over time we let our guard down.